Willkommen bei Blickkontakt, dem Programmkino-Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Fleming. Und ich bin Oliver. Was ist das denn da? Guck mal, das kann doch auch weg, oder nicht? Nein, ja, nimm deine Finger da weg. Das ist doch uralt. Ja, aber trotzdem, das kann doch nicht, das ist doch scheiße, das kann doch weg. Nein, das behalten wir, man weiß ja nie, was da immer... Warte mal kurz. Hallo, liebe Zuhörer, wir müssen uns entschuldigen. Wir haben heute leider irgendwie überhaupt keine Zeit. Wir räumen unser Archiv auf. Und hier ist echt unglaublich viel Müll. Ja, hier sind ein paar Sachen, die liegen geblieben sind, die wir niemals so verwenden wollten. Aber ich schmeiß einfach ungern was weg. Ja, aber guck doch mal, was ist das denn hier zum Beispiel? Leoparden küsst man nicht. Das war eine ganz interessante Diskussion. Das kannst also du gar nicht so... Die war doch scheiße. Jetzt mal ohne Quatsch. Ja, sie war etwas verbesserungswürdig und die ist vielleicht ein bisschen ausgeglitten, so ab der Hälfte. Ich habe eine Idee, was wir jetzt mit der Folge machen, für die wir keine Zeit haben. Was? Wir nutzen einfach die alten Sachen. Wir splitten das so ein bisschen zusammen und gucken, was da rauskommt. Ja, doch, das gefällt mir. Ja, ich bin irgendwie noch nicht richtig davon überzeugt. Na ja, wir werden sehen. Das Konzept wird dich am Ende wird sich bestimmt überzeugen. Und los. Ach, gut, wollen wir dann zum nächsten vielleicht gleich übergehen? Ja, gehen wir über zu Leoparden küsst man nicht. Fleming, willst du die Handlung übernehmen? Die Handlung? Ja. Okay. Also wir haben da als Protagonisten den Paläontologen David Huxley, der sich plötzlich in einer völlig absurden Verwicklung von Ereignissen um eine... Wie hieß sie eigentlich? Susan Vance, gespielt von Katharine Hepburn. Eine Verwirrung von Ereignissen wiederfindet, die sich darum ranken, dass sie plötzlich einen Leoparden in ihrer Wohnung hat und dann irgendwie auf Leopardenjagd sich begeben und den Leoparden versuchen, in das Landhaus ihrer Tante, die zufälligerweise auch die Millionärin ist, die seinem Museum Geld spenden soll, zu überführen. Ich glaube, da gehst du schon zu sehr ins Detail, da konnte dir keiner mehr folgen. Das macht gar nichts. Ist aber bei dem Film gar nicht so wichtig. Die Witzigkeit des Moments ist da eigentlich. Der Gespann zwischen Mann und Frau, Geschlechterkampf und der Mann Cary Grant, welcher in seiner Arbeit vernarrt ist und dann eben von einer Frau ins Chaos gestürzt wird. Ja. Ja. Also erstmal, ich hatte eine Menge Spaß gestern, wie glaube ich alle Anwesenden. Ja, denke ich auch. Und wir hatten ja sehr viele, auch sehr viele junge Menschen dabei bei diesem Screening. Und jetzt könnte man sich halt fragen, warum der Film so wahnsinnig gut zieht, wo viele andere Filme aus der Zeit eher so als altbacken abgetan werden könnten. Ich kann mir vorstellen, das liegt am Tempo, also am Dialogtempo. Das kommt ja alles wie aus der Pistole geschossen. So. Und ich denke, dass da irgendwie ganz viel Zeitlosigkeit drin steckt. Ja, ich denke auch in der Charakterzeichnung, vor allem da bei den Protagonisten, liegt da irgendwie noch relativ viel Potenzial, was heute immer noch ausgeschlachtet wird. Die sind ja wirklich im Grunde beide geisteskrank, fast. Also müsste man ja wirklich sagen, oder? Ja, man sollte immer mit dem Begriff verrückt und geisteskrank doch vorsichtig umgehen. Das haben wir doch auch in dem Film gelernt, von dem einen Psychiater. Ich glaube, das macht auch unter anderem, dass die generell die Frau und den Mann, die Darstellung, zeitlos ist. Also viele würden auch wahrscheinlich den Mann und die Frau von damals, wie die dargestellt worden sind, anders empfinden. Ich glaube, viele waren da überrascht, wie freizügig in dieser Hinsicht bestimmte Witze ausgelebt worden sind oder wie sehr diese Anspielungen immer wieder funktioniert haben. Also ich glaube, viele denken, viele Filme wären früher Brüder gewesen. Auch, dass Cary Grant aber mal sagt, oh, ich bin jetzt schwul und so. Das passt ja mehr. Ich glaube, damit hätten viele nicht gerechnet, dass das in so einem alten Film schon thematisiert wird. Was ja im Englischen noch viel besser kommt, weil er da ja sagt, I've just gotten gay all of a sudden. Und gay hat ja im Englischen die Doppelbedeutung aus fröhlich und schwul. Deswegen funktionierte das ja überhaupt da. Das ist natürlich im Deutschen eigentlich noch ein bisschen weniger lustig, aber es ist... Eindeutig ist es. Ja, eindeutiger. Da gibt es keinen Drumherum, der hat wirklich schwul gesagt. Und da sind ja viele Zuschauer vielleicht von heute dann, Moment mal, in den 30er Jahren und der sagt das einfach so. Vielleicht ist das... Die Synchro ist natürlich wesentlich neuer. Wäre interessant gewesen, wie sie gewesen wäre, wenn sie wirklich in den 30ern entstanden wäre, ne? Ja. Wenn dieser Film in den 30ern synchronisiert worden wäre, dann hätten wir den wahrscheinlich ganz anders gehört. Ganz anderen Film gesehen. Ganz anderen Film gesehen. Völlig anders. Mit mehr Zucht und Ordnung wäre da drin gewesen. Aber wo du gerade schon von der Freizügigkeit des Films gesprochen hast, das kann man sicherlich in einigen Elementen sehen. Aber auf der anderen Seite wird ja zum Beispiel Katharine Hepburn eigentlich überhaupt nicht sexualisiert in dem Film. Also Katharine Hepburn ist ja wirklich der totale Tomboy. Ja, weil es auch eine Furie oder ein bisschen hysterisch ist in dieser Hinsicht. Sind sie ja beide, hysterisch und völlig neurotisch, aber... aber sie mehr als er. Also er ist introvertiert, sie ist extrovertiert, er. Also nimmt denn Johanna das wahr? Das würde mich mal interessieren. Also ich war auf alle Fälle überrascht von der Frauenrolle, weil sie ist ja auch so nach vorne und überhaupt nicht passiv oder so, wie man es vielleicht erwarten könnte von der Frauenrolle in den 30ern. Sie ist ja mehr so die Unverschämte, die ihn dann in jedes Schlamassel reinzieht. Das finde ich auf alle Fälle überraschend. Und aber das ist auch gerade so, also was mir an dem Film besonders gefallen hat, dass er halt mal eine ganz andere Frau zeigt. Und eigentlich übernimmt er ja mehr so eine passive Rolle, weil er lässt sich immer hinterherziehen, aber er lässt sich auch ziehen. Also er sagt nicht so, jetzt ist Schluss, ich gehe nach Hause oder so, sondern er läuft immer hinterher und dann geht das halt so weiter. Wobei er sagt es ja, jetzt ist Schluss, aber er macht es dann nicht. Aber er macht es nicht. Also der Log ist da. Ja, was mir gerade noch einfällt, was ja lustig wäre, ist, dass ja alle Männerrollen völlige Schwachmaten sind in diesem Film. Da ist ja keiner, wo man sagt, ja, der hat irgendwie noch alle Tassen im Schrank. Nee, selbst der Psychiater, weil ich ja selber einen Knacks. Der Psychiater hat einen Knacks, der Sheriff hat einen Knacks. Der Sheriff ist unterbelichtet. Ja, der ist der Gärtner ist ein Suffkopf. Und der Major ist ja auch nicht ganz schlussendlich da, der die Leopardengeräusche macht. Ja, der ist auch verwirrt, ja, verwechselt genau. Wörter. Und das wären aber in jedem anderen Film, wenn das so Nebencharaktere gewesen, die auch für Comic Relief da sind, praktisch. Ja. Die sind hier natürlich dann auch drin. Aber ich würde schon sagen, dass die beiden Hauptcharaktere so in ihrem Benehmen eigentlich fast unberechenbar sind. Also vor allem sie, da würde ich sagen. Ja, ich finde ihn schon sehr berechenbar. Es ist nur klar, dass er völlig unfähig zur Interaktion mit den anderen Figuren, mit den stärkeren Figuren der Handlung ist. Er lässt irgendwie seinen Schutzmechanismus ziemlich schnell runter, finde ich. Und ergibt sich in seine verzweifelte Hysterie und nimmt das irgendwie an. Das ist, keine Ahnung, ich finde, das ist schon eine ziemliche Wandlung, die er da durchmacht in der ersten halben Stunde oder so. Er wirkt auch stets irgendwie ein wenig naiv, also in seiner Handlung. Also das ist auf jeden Fall besitzt er überhaupt keine Form von Durchsetzungsvermögen. Und das ist ja eigentlich das, was seine Figur so witzig macht. Dass er überhaupt nichts von dem, was er sagt oder dem, was er will, in irgendeiner Form selber herbeiführt. Ja, und dass man auch irgendwie bis zum Ende eigentlich gar nicht so sicher ist, ob er sie überhaupt wirklich will oder ob er nur Optionen abwägt und ihre Avancen letztendlich anzunehmen, ist die Option, die ihm am wenigsten Chaos beschert in seinem zermürbten. Es wirkt für mich eigentlich auch während des ganzen Films nicht, dass er die wirklich wollte. Das ist nur, also dass es im Genre typisch ist, dass er sie dann wollen muss. Es ist keine Romantik zwischen den beiden. Auf jeden Fall. Also, ich habe ja keine andere Wahl. Nach dieser Methode geht er vor und sagt: Ja, na gut, ich gehe mit dir zusammen. Die andere Frau ist mir eh abgehauen. Wirkt er wirklich sehr, sehr aufgesetzt, meiner Meinung nach. Ja, ich finde es aber gar nicht so aufgesetzt, sondern wirklich mehr so, dass er einfach zusammenbricht am Ende. Das ist wirklich den ganzen Film über irgendwie mehr oder weniger schafft, ihn völlig, eigentlich schon aus sich rauszuholen, weil seine introvertierte Natur ist ja auch im Grunde das, was ihn irgendwie begrenzt. Und wir sehen zwar in dem Film an sich nicht wirklich, wie er irgendwie über sich hinaus wächst, aber dieser totale Zusammenbruch könnte das eventuell bewirken. Man weiß es nicht. Aber dieser Zusammenbruch, der wird nicht... Dass sein Schutzwall einfach einbricht. Ja. Aber das wird visuell nicht komplett unterstützt, finde ich. Mit diesem Dinosaurier? Ja, ich meine an seiner Mimik, an seiner Gestik. Klar, mit dem Bild des Dinosauriers, welcher zusammenbricht, ist das ist schon ein. Das ist überdeutlich. Der Dinosaurier zieht ja für mehrere Symboliken mehrfach da. Wie gesagt, der Schwanzknochen. Der Schwanzknochen, genau. Ja. Also die Erotik kommt ja auch ein bisschen durch die Katze rein und die symbolisiert ja wieder was und so. Erzähl das mal. Das heißt, Katze symbolisiert Erotik? Also die Leoparden als Sexsymbol, würde ich jetzt nicht sagen, erotisches Symbol vielleicht. Die sexuelle Spannung, die zwischen den beiden Charakteren nicht wirklich entsteht. Entsteht durch die Leoparden. Hä? Das erschließt sich mir nicht. Nee. Also so genau habe ich selber noch nicht drüber nachgedacht. Die Frage aber ist generell, ist einfach Leoparden sexy? Wofür? Ja. Leoparden, also der deutsche. Aber die Katzen stehen auf alle Fälle immer für Erotik. Also der Leopard ist ja erstmal der erste Leopard, Baby. Ist ja erstmal Chaos. Der ist ja der Schneeball, der zur Lawine wird. Die hatten wahrscheinlich am Anfang nur die grobe Idee, Frau stürzt Mann ins Chaos. Wie? Und dann muss man ja das irgendwie steigern. Und dann haben sie die Idee gehabt mit den Tieren wahrscheinlich. Und dann ist das vonstatten gegangen. Und mit den Leoparden haben sie vielleicht gewählt, wegen des Symbols des unterschwelligen Symbols der Erotik möglicherweise. Wir haben natürlich auch zwei sehr unterschiedliche Leoparden vom Temperament her. Ja, wobei der so wie unsere beiden Hauptcharaktere aussehen. Wobei der zweite Leopard, der aggressive Leopard, ja irgendwie, wenn du das zusammendampfst, nicht mal 3 Minuten im ganzen Film auftaucht. Ich weiß ja keiner, dass er überhaupt da ist. Also er ist eigentlich... Der Zuschauer weiß eigentlich es. Der Zuschauer weiß, stimmt, es ist eine unterschwellige Sache. Aber mir erschließt sich das immer noch nicht mit den Leoparden als Sexsymbol. Das ist mir nicht klar. Die verführerische Katze mit ihren Krallen, welche sie ausfährt, Frauen, welche ihre Krallen ausfahren, Frauen, welche als Katzen gesehen werden, macht keinen Klick. Nee, irgendwie nicht. Da gibt es bestimmt sogar Belege in der Literatur. Also mir führt jetzt gerade die Comic-Literatur einfallen mit Catwoman. Mir fallen vor allem hier die Cat-People-Filme ein. Die Cat-People-Filme. Also Katzenmenschen, der Film. Da geht es ja auch um Menschen, die sich, wenn sie sexuell in Wallung kommen, in Katzen verwandeln. Ja, da haben wir einen Beleg. Okay, das verstehe ich aber immer noch nicht. Gut. Das ist einfach so ein filmisches Symbol, halt, weil es sich über die Jahre hinweg etabliert hat. Ich würde das sogar nicht nur filmisch sehen. Gutes Argument, das ist einfach so. Ja. Das ist ein super Argument. Das ist wie mit Blumen oder so. Ja, Blumen und Bienchen und Blüten, genau. Das ist ja auch eindeutig so ein Symbol für Sex. Ja, das leuchtet mir auch ein. Ja. Also, ich würde sagen, wir stellen diese Frage einfach mal auch global an unsere Zuhörer. So wie immer. So wie immer, wenn wir nicht weiter wissen. Gerne eine Antwort, warum Leoparden sexy sind, an blickkontakt.pb@live.de. Ist euch schon mal aufgefallen, dass immer, wenn wir hilflos sind, einfach an unsere Zuschauer appellieren oder Zuhörer? Ja. Dafür sind sie ja da. Und wenn der Leopard nichts sexy findet, könnt ihr auch jedes andere Tier nehmen, wie Nacktmuhle. Das war ja nicht mehr das Thema. Es geht ja darum, dass Katzen erotisch sind. Okay, vergesst den ganzen anderen Kram mit den Katzen. Warum sind Katzen erotisch? Ja, das ist kein Wunder, dass wir das rausgeschmissen haben. Also Leoparden, erotisch und Unfugkram. Also ich finde Katzen schon erotisch. So allein Michelle Pfeiffer in Batman Returns. Aber, naja. Ja, komm, was machst du da eigentlich? Wir haben doch gesagt, der ganze Kram, der kommt weg. Ja, aber hier sind noch ein paar ganz gute Sachen. Also, oh, apropos erotisch. Was ist das denn? Das ist jetzt was ganz anderes. Warte mal. Das ist für zu Hause. Ah, hier. Das können wir nehmen. Schau mal. Ja, aber das hat doch auch einen Grund, warum wir das weggeschmissen haben. Meinst du? Ja, Olli, was meinst du dazu? Nee, das können wir nicht verwenden. Und das jetzt einfach ranzupacken, das funktioniert als Konzept nicht. Na, lass uns mal reinhören. Ja, na gut, dann hauen wir rein. Und als nächstes sprechen wir über einen Film, über den Fleming nicht gelacht hat. Fleming, warum nicht? Weil ich den unglaublich gewöhnlich finde. Ich finde, das ist unglaublich... Also es ist doch, ich meine, gut, den habe ich jetzt auch schon bestimmt 30 Mal gesehen, aber ich finde, das ist der Film, an den Film denke ich, wenn mir jemand das Wort Komödie vorknallt. Das ist, glaube ich, die Komödie so, also die unglaublich gewöhnlich. Aber Respekt, du hast den Film 30 Mal gesehen, findest du vollkommen gewöhnlich. Also einen gewöhnlichen Film schaue ich mir nicht 30 Mal an. War bei uns in der Schule, mussten wir den immer sehen, immer wenn Freistunden waren und sowas. Oh, schon wieder. Wenn Lehrer keinen Bock hatten, dann gab es diesen Film. Also ich finde den Film ungewöhnlich, nämlich ungewöhnlich gut und ungewöhnlich heiß. Ja, manche mögen es eben auch heiß. Ja, genau, das ist der Titel des Films. Zumindest der deutsche Titel, Some Like It Hot, englische Titel. Regie geführt hat Billy Wilder im Jahr 1959. In den Hauptrollen Jack Lemmon, Tony Curtis und Marilyn Monroe. Wer will die Handlung kurz? Ja, Handlung geht es sich ganz schnell machen. Ja. Zwei Musiker geraten während der Zeit der Prohibition in... werden Zeugen einer mafiösen Schießerei. Des St. Valentins Massakers. Und müssen deswegen untertauchen. Das tun sie, indem sie sich als Frauen verkleiden und in einem Frauenmusikzug irgendwie mitziehen. Ja. Ja, und da kommt es natürlich zu vielen komischen Situationen. Und einerseits natürlich durch die Verkleidungsgeschichte, andererseits aber auch durch Liebeleien, die da entstehen. Also insofern stimmt schon, das ist ziemlich ungewöhnlich für 1959, jetzt ziehe ich das zurück, weil ich finde den Film, wie gesagt, ist der so ins kollektive Bewusstsein eingegraben, dass der irgendwie, also mir gibt der nichts mehr. Also ich habe immer noch Tränen gelacht. Ich auch, aber ich habe auch zum ersten Mal gesehen diesen Film. Es war auch kein Film, es gibt ja bestimmte Klassiker, die man noch nicht gesehen hat, aber man trotzdem komplett kennt eigentlich. Also sowas wie Citizen Kane irgendwie habe ich schon so oft in anderen Filmen gesehen als Anspielung oder teilweise ganze Szenen übernommen etc., dass man, als man den Film gesehen hat, irgendwie wirkte, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Das war bei manchen Mögensheiß bei mir nicht unbedingt der Fall gewesen. Es gab dann diese Verkleidungssachen, Mann, Frau und so weiter, wurde später auch aufgegriffen mit Tootsie oder so zum Beispiel. Aber genau das habe ich noch nicht gesehen. Und wenn man es dann auch noch in die Zeit einordnet, finde ich das schon sehr ungewöhnlich. Vor allem der Hays Code war doch auch noch 1959 eigentlich gängig und der hat ja eigentlich es verboten, das, oder hat es sanktioniert, wenn es zu anrüchig wurde. Und dafür fand ich, den Film hatte Billy Wilder schon ziemlich ausgelotet, dass er sehr viel anrüchige und zweideutige Szenen gestaltet hat. In diesem Zusammenhang auch ganz interessant, dass der Film sich sehr einem Genre annähert, was ja wirklich absolut großartig daran war, diesen Hays Code zu umgehen, nämlich dem Noir-Film. Also das nimmt der Film ja so als Ausgangspunkt im Grunde. Du spielst auf die Schießerei am Anfang des Films an und den... Ja, und generell, ich meine, die ganze Prämisse, nachher gibt es ja auch nochmal ein Attentat, die Gangster in dem Film. Was ich ja am stärksten finde, ist halt die Fotografie, die ja total dem Film Noir entlehnt ist. Was man jetzt in der Fassung, die wir gesehen haben, nicht so wirklich wahrgenommen hat, weil leider der Kontrast da völlig über den Haufen war. Ich weiß nicht warum, aber der hat eigentlich wirklich extrem schlagende Schatten, wie im Expressionismus oder so. Also richtig heftiger Kontrast. Okay, das da bin ich auf jeden Fall gespannt bei der Zweitsichtung, die dann auf mich wirkt. Man sieht ja auch, in Deutschland hat der Film eine FSK ab 16 bekommen. Also, und das ist für Komödien generell ja auch ungewöhnlich. Es gibt wenige Komödien, welche, es seien es irgendwelche Horrorkomödien oder Zombie-Komödien aktuell, welche natürlich dann blutrünstig daherkommen, aber es ist ja in sich die Geschichte familientauglich und dann trotzdem ab 16, das finde ich schon. Möglicherweise bei der Neuprüfung wird er nicht mehr ab 16 sein. Ich glaube auch aber nicht, dass man den, als man den ursprünglich FSK eingestuft hat, als familientauglich empfunden hat. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das irgendwie... Aber mittlerweile... Ja, gut. Also die Schießerei ist so klassisch ausgefallen, dass alles, kein Kind davon sich erschreckt. Natürlich, der Film ist nach heutigen Maßstäben weder brutal noch hochsexualisiert. Also ich glaube, sexualisiert ist der Film schon, aber die Kinder sehen diese Sexualität dann nicht. Ja, klar. Das weil die eben in Andeutung dann ist. Ja, was ich halt vor allem auch interessant finde, ist, dass diese Umgenderung, die da stattfindet, irgendwann gar nicht mehr so auffällt. Und die Schauspieler haben eigentlich ihre weibliche Identität fast schon angenommen. Also da ist es dann höchstens noch irgendwie lustig, dass sie ihre alte Identität vergessen haben. Aber ist es nicht so, dass alle Gags auf das weibliche Geschlecht anspielen würden? Nee, die Geschlechterthematik, also das mag ich, glaube ich, kein anderer Film, weiß so gut damit umzugehen, beide Geschlechter darzustellen und die verschiedenen Facetten davon. Dem stimme ich zu, wobei ich aber schon finde, dass ein wesentlicher Teil des Witzes natürlich aus dieser Umkostümierung und Rückkostümierung... Nee, also Gender ist eigentlich Kostüm in diesem Film und es ist nicht so, dass das weibliche Geschlecht per se irgendwie lustig wäre. Ja, es ist kein Mann-und-Frau-Ding, das stimmt. In diesem Travestiefilm ist das ja wirklich ziemlich oft so, dass man sich wirklich dann nur auf irgendwelchen vermeintlichen Defiziten des einen oder des anderen Geschlechts herumreitet. Das sind nicht mal Defizite, sind einfach, also bei der klassischen Drag Queen ist es ja dann diese Überbetonung der weiblichen Aspekte oder der Weiblichkeit, der weiblichen Merkmale. Dieses übermäßige Schminken und all diese Aspekte, welche natürlich in diesen Film dann überhaupt nicht reinspielen. Stimmt. Aber das ist... Wie gesagt, das ist ja meistens dann, das ist wieder im Genre des Dramas, vor allem wenn Drag Queens dann diese Überbetonung ist oder so extreme Parodien wie im White Chicks, aber es gibt ja dann auch so Komödien wie Mrs. Doubtfire, wo ich das auch nicht so als extrem ansehe. Da verwandelt Robin Williams sich auch sehr authentisch in einer Frau und nur, dass es dann eben sehr einseitig dargestellt wird, weil er eben als alte Frau pausenlos dann agiert und diese Verwandlung durchmacht, dass er eben zwischen Mann und Frau immer wieder... Er switcht ja schon, weil in dem Film erinnere ich mich, den habe ich seit vielen Jahren nicht gesehen, an eine Sequenz im Restaurant, wo er sowohl als Mann als auch als Frau da ist. Stimmt. Und er dauernd auf dem Klo switchen muss. Stimmt. Sich auch noch, ja. Und dann immer im falschen Klo ist gerade. Stimmt, ja okay, dann nehme ich das zurück. Da finde ich auch, das ist eine interessante Parallele, die du aufmachst. Ich finde, diese beiden Filme laufen auf dem gleichen Humor in gewisser Weise. Mhm. Wobei sie natürlich eine völlig andere Hausnummer sind. Ja, Mrs. Doubtfire ist dann schon wirklich mehr der Familie und vielleicht auch Kinderfilm. Da wird eben schon eine ziemlich starke Gender-Differenz aufgemacht, finde ich. Also einfach wegen der Pierce Brosnan-Rolle. Stimmt. Ich glaube, ich habe es vergessen. Das stimmt. Ja. Dann ziehe ich das zurück, was ich gerade gesagt habe. Aber trotzdem, in näherer Betrachtung mit der Kostümierung könnte man die Filme trotzdem Parallelen sehen. Nur, dass manche mögen es heißt, das wesentlich intelligenter umsetzt. Oder vielschichtiger. Ist eine ganz andere Preisklasse für den Film. Das auf jeden Fall. Ja. Sonst noch was zu manchen Jungs heißt? Ja, ich finde den halt immer noch herrlich. Ist nicht mein Lieblings-Billy Wilder-Film, aber... Ja, ich habe von Billy Wilder selbst noch gar nicht so viel gesehen. Und bislang ist es einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Ja, für mich ist der Drops irgendwie gelutscht. Aber... Ja, ich finde die Schauspieler agieren auch einfach super. Also Tony Curtis kenne ich eigentlich in anderen Rollen nur und nicht in dieser... Jack Lemmon, das ist auf jeden Fall... Das ja, das ist... Das harmoniert perfekt. Und auch Marilyn Monroe verkörpert eigentlich wirklich ihr... Auch wenn das ein bisschen mystisch verklärt wird aktuell, in den letzten 20 Jahren oder so, dass Marilyn Monroe immer so stilisiert wird, sie entspricht trotzdem diesem Bild und schafft es nicht zu enttäuschen, diese Hinsicht, obwohl man eigentlich so eine Erwartungshaltung hat, weil man das ja diese Ikonizität kennt aus der Populärkultur. Und trotzdem, wenn man sich heute zum ersten Mal diesen Film ansieht, dass es vollkommen gerecht wird. Das stimmt, sie bedient hier schon das, was man von ihr so erwarten würde. Ihr Charme überträgt sich halt extrem gut, weil sie auch einfach großartig fotografiert ist. Und sie ist eben auch so unglaublich fotogen, also natürlich dann auch genauso auf Film. Aber in vielen anderen Filmen, so wie in Monkey Business zum Beispiel, den wir demnächst nochmal besprechen werden, ist ja auch schon schön natürlich und vom Schauspiel auf jeden Fall solide, aber ich finde nicht, dass der Funke da so sehr überspringt wie bei Some Like It Hot. Das stimmt. Das ist einfach, Some Like It Hot, da wird es ein bisschen schon überstilisiert, schon in einer gewissen Form. Und das hat ihr natürlich dann auch das die endgültige Schublade gegeben, dass sie da reingesteckt worden ist und fast kaum noch da rauskam. Sie hat noch andere Filme gemacht und hat auch darin überzeugt. Also ich kann mich noch an Niagara erinnern. Da fand ich sie auch sehr gut und da war sie auch nicht absolut ihrem Klischeebild, hat sie dann überhaupt nicht entsprochen. Aber im Grunde ist ja so vieles von dem, was man so als Sexsymbol irgendwie nachträglich quasi im Kopf hat, das ist ja eigentlich mehr so jemand wie Jane Mansfield oder so. Aber das ist halt, also für mich nicht das, was Monroe einzigartig macht. Sondern viele Faktoren spielen da eine Rolle. Einmal, dass sie eben klar diese ikonenhaften Rollen dann gespielt hat, eben unter anderem in manchen Mögens heißt. Dann kommt dann der frühe Tod, welcher ein bisschen mystisch auch noch ist. War es Selbstmord, war es kein Selbstmord? Also all das, dass sie eine der meist fotografiertesten Frauen ist, dass sie eben diese Ausstrahlung hat, dass sie, glaube ich, so als erste Frau auf dem Playboy zu sehen war. Echt? Das ist einfach davor zu sehen. Niemand. Nein. Oder also Hunde? Playdog. Also das mit dem Playboy habe ich übrigens nachrecherchiert. Das waren doch Katzen. Zuerst Katzen, dann Frauen. Spannend. Naja, sonst war es ja so lala, ne? Naja. Ja, ich habe ja gesagt, das ist alles Schrott, was wir da haben. Ja, das ging jetzt. Und ein paar Sachen sind ja noch hier, die sind eigentlich ganz... Doch, die kann man noch nehmen. Hier, guck mal, das zum Beispiel. Ja, mich überzeugt das ganze Konzept hier nicht. Na, was hast du denn da noch? Sei mal her. Liebling, ich werde immer jünger. So der offensichtliche Titel von Monkey Business. Dem zweiten Film von Howard Hawks in unserem Programm nach Leoparden küsst man nicht. Den haben wir hier direkt in der Uni projiziert und uns angeschaut. Genau, auf 16 mm. Mit einem unzusammenhängenden Cartoon davor. Ja, ohne Musik und Ton. Ja, war ein schlimmer Cartoon. Ja, war ein Aber Schlimmer. Es war ein Cartoon. Wir zeigen noch Cartoons. Also ja. Kommt in die Uni. Also nicht nur wegen den Cartoons, auch wegen dem Film. Es gab ja sogar kostenlos Bier. Also. Genau, Bier und Cartoons. Und einen Film. Monkey Business. Und darüber reden wir jetzt vielleicht. Oder auch nicht. doch, natürlich reden wir darüber. In den Hauptrollen Cary Grant und... Monroe ist nicht in der Hauptrolle, er hat aber eine Nebenrolle. Und Ginger Rogers ist hier andere Hauptrolle und Monroe in der Nebenrolle. Ist ihre erste Rolle? Nein, in ihrer ersten Rolle war es nicht, aber... Die auffälligere Nebenrolle war, glaube ich, in All About Eve aus den späten 40ern. Ja, stimmt, ja. Da hat sie auch mitgespielt, genau. Zum Zeitpunkt von Monkey Business war sie halt kurz davor, richtig... zu berühmt zu werden und zu Ikonen des Films zu werden. Und ich finde, das sieht man auch schon im Monkey Business sehr deutlich, dass sie mit ihrem Charme, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrer Erotik spielt. Ja, es ist keine allzu dankbare Rolle. Ich glaube, in der Hauptrolle hätte man nur auch nicht profilieren können, glaube ich. Aber bevor wir weiter zum Film, willst du ganz kurz die grobe Handlung darlegen? Ja, es geht eben um Cary Grant als vertrottelten Professor. Das ist ja dieses Semester bei uns irgendwie ein Thema. Und bei mindestens drei Filmen. Ja, aber was heißt vertrottelt? Er ist nur so ein bisschen, wie sagt man, so absent-minded, so ein bisschen zerstreut. Bitte? Ah, okay, danke. Absent-minded. Ja, zerstreut kann ich schon mehr mit absent-minded Professor. Zerstreut. Genau. War ja schon gleiche Person wie hier in Leoparden küsst man nicht, da war ja auch in seiner Arbeit vernarrt. Hier ist er nur noch so ein bisschen dusseliger und ein bisschen träger vielleicht. Ruhiger auch. Ist ja auch ein bisschen älter. ganz großartig, ja, diese Eröffnungsszene, finde ich, wo Howard Hawks jenseits der Kamera Cary Grant Anweisungen gibt, der immer aus der Tür rausgehen will. Ja, das war ein sehr guter Einstieg im Film. Not now, Cary. Naja, jedenfalls ist er eben im Auftrag seines Chefs, also seines Vorgesetzten, seines Geldgebers, auf der Suche nach einer Formel, die Menschen ein wenig jünger macht. Also er ist ja nicht ganz so optimistisch. Sein Vorgesetzter hätte eben gerne wirklich die vermeintliche Jungbrunnenformel da in Händen. Er macht eben diverse Versuche, es kommt eigentlich nicht allzu viel dabei raus. Eines Nachts entflieht einer dieser Laborschimpansen aus seinem Käfig und mixt sich halt wild was zusammen und gießt das in den Wasserspender. Ausgehend davon trinken andauernd Leute aus diesem Wasserspender. Und weil sie Durst haben, trinken sie Wasser. Zum Beispiel, weil sie Durst haben, weil sie irgendwie die ursprüngliche Formel getrunken haben und einen trockenen Hals hatten. Deswegen gibt es eben auch das Missverständnis, er hätte die Formel wirklich entdeckt. Jedenfalls fängt es eben mit ihm an, also er unterzieht sich diesem Selbstexperiment und ja, ist plötzlich wieder 20. Gefühlt. Genau, gefühlt. Also so ein paar körperliche Nebenwirkungen gibt es auch. Er kann wieder gut sehen, ohne Brille zum Beispiel. Aber er verjüngt sich nicht tatsächlich. Er sieht immer noch, er ist immer noch der gleiche Körper, ist nicht genau verjüngt worden durch Make-up oder Kostüme oder etc. Also, dass er eben diese Lebensfreude, Motivation, alles, was so junge Menschen ausstrahlen, eben wieder besitzt. Und nicht diese Trägheit, Gelassenheit, Ruhe von älteren Menschen. Ja, jedenfalls geht er denn mit der Monroe auf seine erste Tour, so als frischgebackener Playboy praktisch. Und ja, lässt so ein bisschen die Puppen tanzen. Wie gesagt, das ist die Ausgangssituation und daraus resultiert die ganze Komik und die weitere Narrative des Films, dass man eben immer wieder mit diesem Zaubertrank, dass er sich wieder verwandelt und... Genau, richtig Fahrt nimmt die Sache dann auf, wenn seine Frau halt davon was nippt. Das setzt dann diverse andere Kettenreaktionen in Gange. Genau. Und viel weiter sollte man eigentlich gar nicht drauf eingehen, was jetzt genau passiert. Da muss sich der Zuschauer selbst überraschen lassen, weil ich glaube, der Film... Ich glaube nicht, dass alle Zuhörer den Film kennen. Der ist eben nicht der bekannteste Film von Howard Hawks oder Cary Grant. Ist aber schon eine Perle aus seiner Filmografie, würde ich so sagen. Ja, würde ich auch. Ist eben also von seinen klassischen Screwball-Komödien schon ein Stück weit entfernt. Ganz bewusst, denke ich auch. Vor allem in der Darstellung, wie Cary Grant vor und nach dem Trank. Also vor dem Trank, das Schauspiel ist sowas von... Also ich fand es ein bisschen träge, so überhaupt nicht Cary Grant-typisch, ein bisschen. Also da fehlt der Esprit, die Lust beim Spiel, dass das, ob das wirklich alles so intendiert war, dass das wirklich so extrem die Wandlung ist oder dass er wirklich vielleicht lustlos war. Und das andere war dann ein bisschen, dass er wieder in seine alten Rollen eingetaucht ist, indem er sich jugendlich gemacht hat. Das könnte man auch wieder auf seine eigene Persönlichkeit als Schauspieler rekurrieren, dass er selbst älter wird und eben nicht mehr die Rollen von damals eigentlich spielen kann. Interessant, weil er sehr viele Rollen abgelehnt hat und immer ablehnen wollte, weil er meinte, er wäre zu alt. Also er wollte ja auch für Hitchcock ein paar Mal gar nicht spielen, weil er meinte, das ist eine Rolle für einen viel jüngeren Mann. Also ist er, glaube ich, schon auch als Schauspieler so angelegt, dass er immer lieber so Rollen annehmen wollte, die irgendwie seinem Alter entsprechen. Was ja auch nicht verwerflich ist. Das ist ja vollkommen legitim. So würde ich das auch handhaben. Was heute ein riesiges Problem ist, finde ich, weil heute ältere Schauspieler kaum noch Hauptrollen bekommen und wenn, dann kaum noch interessante Hauptrollen bekommen. Manchmal sind die auch ziemlich absurd, dass ein sehr, sehr alter Mann dann auf einmal trotzdem mit einer 25-jährigen Frau ganz normal Liebesgeplänkel hat und das soll dann als normal dargestellt werden. Das waren ein paar Filme aus den 90ern mit Clint Eastwood, wo ich schon denke, so manchmal, der ist ja doch schon ein bisschen alt gewesen. Das harmonierte nicht immer wunderbar. Also es ist irgendwie gesellschaftlich weniger akzeptiert, glaube ich, als damals. Damals war das nicht so tragisch, wenn ein 50-jähriger James Stewart eine Rolle spielt, die eigentlich eher ein Mann in seinen 40ern oder so. Ja, das werden wir später noch sehen bei der verrückte Professor, wo wir dann auch sehen, dass die Schüler deutlich älter aussehen als, also teilweise auch ältere Schauspieler waren es vielleicht. Die waren ja dann nicht 20, sondern schon ein bisschen älter. Aber ich würde sagen, dass es heute aktuell dann eben sehr gegengesteuert wird, dass es eben sehr viele Filme gibt, welche auch wirklich alte Menschen darstellen und eben, dass es dieses... Das wird immer unter dem Begriff Seniorenkino zusammengefasst. Der Begriff passt meiner Meinung nach gar nicht ganz. Aber eben, dass es eben auch dadurch, dass unsere Gesellschaft altert, dass es auch spezielle Filme gibt, wo sich die älteren Menschen mit identifizieren können. Und dass speziell eben für ältere Menschen sehr viele aktuelle Filme gemacht werden. Also ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial, wo da auch Tabuthemen mit behandelt worden sind, wie den deutschen Film Wolke 9, wo dann eben... ältere Menschen dann immer noch normal Sex haben. Das ist ja schon im Film immer irgendwie so ein Tabuthema gewesen. Man will ja immer nur irgendwie junge, hübsche, knackige Leute das sehen, welche dann anbandeln. Warum müssen Filme, in denen alte Menschen die Hauptrollen spielen, immer das Alter thematisieren? Ja, aber Kinder werden ja auch gecastet, weil sie Kinder darstellen sollen. Dann ist das ja auch diskriminierend. Man kann ja nicht einen alten Menschen, welcher 70 ist, als einen normalen Arbeitnehmer darstellen, welcher Probleme mit seinem Chef hat. Das Alter können sie ja nicht verbergen. Genauso wie ein Kind eben nicht gecastet werden, welcher normalen Beruf ergreift. Das Alter ist ja immer ersichtlich. Das muss ja zur Rolle passen. Man kann ja, das ist immer, das schwingt immer mit. Das kann man nicht ausschalten, nicht isolieren, das Alter. Nee, das sagt ja auch gar keiner. Ich meine, es ist ja nun nicht so, dass Leute in unserem Alter jetzt nur in Filmen gecastet werden, die das Studentenleben thematisieren. Nee, wir sind ja auch aktuell in einem Alter so zwischen 20 und 50, wo es der normale Altersablauf ist. Aber alles darunter und darüber sind dann eben im Leben des Menschen extremer, wo sie eben anders an der Gesellschaft teilhaben. Kinder gehen zur Schule, das sieht man immer. Oder es sind dann eben irgendwelche sozialen Brennfälle, welche dann in einem Film thematisiert werden. Und ältere Menschen haben eben die Rente und die haben doch ganz andere Themen in ihrem Leben. Da geht es eben um Themen wie Einsamkeit, wenn jemand stirbt und so weiter. Das ist doch vollkommen normal, dass man genauso diese menschlichen, gesellschaftlichen Themen in den Filmen anspricht. Das kann man ja, wenn man das nicht ansprechen würde, dann wäre es ja unrealistisch. Ich glaube, man kann auch persönlichere Geschichten erzählen, die nicht nur irgendwas mit... Ja, persönliche Geschichten möchte ich aber dann trotzdem das Alter nicht verbergen können und das Alter in dieser Hinsicht, weil sie es nicht verbergen, automatisch thematisieren. Oder automatisch vom Zuschauer in den Fokus gerückt wird, weil man das so interpretiert, obwohl es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Wir sehen einfach da nur das Potenzial, dass man eben aktuell wirklich die Zielgruppe im Kino gefunden hat, ältere Menschen, und dafür auch dann Filme macht, welche ihren Lebensabschnitt widerspiegeln und so, dass sie sich identifizieren können. So, dass es eben in den 80ern oder 90ern eben, war mal, ja, nee, ist schon in den 70ern gewesen mit American Graffiti und so weiter, dass eben das Teenager-Kino, das Autokino und so weiter entdeckt worden ist als Zielgruppe. Und dass man eben sehr viele Filme für diese Zielgruppe speziell entwickelt hat. Jetzt in den Industrieländern wird die Gesellschaft immer älter, also hat man eine neue Zielgruppe, den Senior von heute quasi, welcher ins Kino geht. Ich bin einfach nicht so ein Fan von zielgruppenorientiertem Kino, glaube ich. Ja, nee, das sehe ich jetzt einfach nur aus der Produktionsweise, wie man Filme produziert. Und deswegen sehe ich da schon einen Markt. Ja. Und dass da, klar, schlechte Filme sind, gute Filme sind, mittelmäßige Filme sind vollkommen normal. Da würde ich dir auch immer zustimmen, dass das eine markttechnische Sache ist. Aber vielleicht sollten wir nochmal eben über den Film reden. Ja, aber ein anderes Thema ist ja auch interessant. Aber ja, definitiv. Da könnten wir vielleicht auch mal eine Reihe zu machen. Habt ihr, liebe Zuhörer, nicht Lust auf eine Reihe, die sich mit dem Alter beschäftigt? Ja, Zuschreibung immer an. Zuschreibung. Genau. Schreibt uns irgendwas zu an blickkontakt.pb@live.de. Aber bitte nur Zuschreibung, keine Abschreibung, keine Ausschreibung. Nur Zuschreibung. Die Ausschreibung würden wir ausstellen. Also es gibt viele Schreibungen, also das muss man ja, nein, einfach Meinungen oder sowas, aber das wäre auf jeden Fall ein interessantes Thema, was man dann aufgreifen kann. Aber du wolltest ganz kurz noch was zum Film sagen. Genau, sagen wir vielleicht noch abschließend ein bisschen was zu dem Film. Also ich finde auch halt diese Idee interessant, dass Kindlichkeit so ein bisschen mit Zerstörung irgendwie übereingebracht wird. Vor allem die Szene, wo Cary Grant kurz davor ist, die Ex-Flamme seiner Frau zu skalpieren. Ja, mir hat der Film eigentlich auch gut gefallen, wobei ich Probleme hatte mit dem Tempowechsel, eben dieses extreme Spiel von Cary Grant. Also Cary Grant ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber dieser Tempowechsel, das wirkte unharmonisch im Film. Vielleicht lag es auch an der Regie oder in der Inszenierung von Howard Hawks, welcher eben untypisch für ihn kam und einfach, ich war zu sehr wahrscheinlich bei Leoparden küsst man nicht noch, und das ist eben schon eine große Diskrepanz zwischen diesen beiden Filmen, und innerhalb des Films sehe ich da auch so diese Diskrepanz, welche mich ein bisschen gestört hat, aber das Thema finde ich super und wurde ja auch später nochmal aufgegriffen in einem anderen Zusammenhang in Cocoon, wo alte Menschen dann auch auf einmal wieder jünger wirken und dieses Jugendliche haben, das natürlich dann noch extremerweise noch älter waren, aber und als Familienkino quasi aufbereitet. Und Cary Grant wurde durch Steve Guttenberg ersetzt. Aber sonst sehe ich da auch zumindest inhaltlich Parallelen, ja. Aber das ist eben ein Howard Hawks Film. Das ist auf jeden Fall ein guter, unterhaltsamer, der also ganz interessante Sachen so in sich mit herumträgt. Ja, und als Fan oder Liebhaber von Howard Hawks Filmen oder Cary Grant Filmen oder Marilyn Monroe ist es sowieso mal Pflicht, diesen Film mal reinzugucken, auch wenn er vielleicht nicht mit den absoluten Klassikern der Leute mithalten kann, aber man muss ja auch mal zwischen den Zeilen gucken, was sie sonst so gemacht haben, und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, nach dem Business. Auch interessant zu beobachten, dass halt so ein Screwball-Ausläufer, der natürlich vieles anders macht als die klassischen Howard Hawks Screwball-Komödien oder auch andere, immer noch mit dieser Formel ziemlich gut funktioniert. Ja, das war echt nicht so gut. Nee, kein Wunder, ich war ja auch nicht dabei. Nichtsdestotrotz haben wir hier noch wahnsinnig viele... Ja, du, ich merke schon, vielleicht sollten wir das jetzt kurz unterbrechen. Ich habe das Gefühl, das wird schon wieder eine Doppelfolge hier, so viel wie du da noch vor dir liegen hast. Ja, das ist ein ordentlicher Haufen. Ja, mal gucken, ob wir das noch alles irgendwie durchhören können. Aber wozu? Das Konzept ist doch doof. Na, komm.